Joe Ludwig, wie er leibst und lebst, 1981 bei Medienverlag erschienen. Mit der Domschweizer Dorfpolitik, der Schneeräumer, Fremdenwerbung. Viel Spaß dabei wünscht euch euer Kultwink. Ich erbitte ein Signal für den Domschweizer. In Ewigkeit, Amen. Das wollt ihr doch sagen. Also sagt's doch, ihr Bloges, ehe ich mich hier blare. So ein würdiger Gruß, der dem Herzen entsprießt. Mit Herr Lauber, den mir jetzt jeder August begrüßt. Ein Domschweizer, Leute, ob ihr es glaubt oder nicht, stand schon dicht an der Kanzel, doch noch nie in der Bütt. Und man fragt sich vielleicht streng bigottisch und eilig, ist in Mainz denen dann wirklich gar nichts mehr heilig. Doch beruhigt euch, geliebte Diözesanen. Samst Heidekinder und Jungsakristanen, wenn Moderne die kirchliche Würde verrenke, emanzipierte Kaplänche ans Heirate denke, da wird mir gewiss in so seltsame Dare auch ein Domschweizer noch in der Fasnacht vertragen. Als ein solcher hab ich dem Herrn Bischof zu nütze. Und ich hatte im November den Papst zu beschütze, als er segnend in Finden betrat den Altar, obwohl der doch Gonsenheim würdiger war. Was erlebt schon die Nothelfer, und es sind ja noch welche, am Lennebergstrauß in dem kleinen Kapellchen. Die Magret, die Babit, der Schorsch und der Blasius, der Pantalion, Dionysius, der Veit und der Hatius. Was die unserer Menschheit, ach, der Finder schon nütze, da müsste Papst ja im Gunsumer Ortsbeirat sitzen. Meine Funktion zu erklären, das ist keine Hexerei. Auch ich bin als Schweizer von Löchern nicht frei. Ein einfacher Mensch, somit. Ein einfacher Mensch, somit Fehler und Verseher, ach, mit Schlappmaul und Dorsch bloß dem Herrn etwas näher. Im Dom habe ich stets auf die Würde zu achten, dass die Leute nicht vor Frömmigkeit noch dort übernachten. Ich musste Pärchen erklären, das, was ihr ja schon wisst, dass man sich in der Krypta nicht unnötig küsst. Und gelegentlich muss ich den Penner noch dabbe, dass die Kerl nicht am Ende noch den Messweih abzappe. Der Dom ist das Haus, wo die Kinder gedacht werden, neben dem Butcher am Höfchen, wo die Brezel verkauft werden. Für Evangelische will ich noch deutlicher sein, wer an den Marktschenk hinausflieht, flieht am Westchor neu. Jedoch aus dem Dom weder hinne noch vorn ist noch nie eine entgegengesetzt rausgeschmissen worden, denn mir freie uns mehr über ein Sünde so ein Schlechte, als wir hier über 800 scheuheilig Gerechte. Mercedes? So ist es auf unserer Welt. Ein Hund wird getroffen, was macht er? Er bellt. Also, ich wurde am Flugplatz auf höherer Stufe in die Dienste des Heiligen Vaters gerufen, nachdem unser Amis, man kann's noch nicht fassen, ihr Rollfeld einem friedlichen Zweck überlasse. Als die da ihr Airbase geräumt, Himmelswille, da tat sich auch endlich das Wort mal erfülle, wie es in den Schriften schon ewiglich steht. Der Papst, er kommt, Johnny Walker, er geht. Vor dem Hochaltar musste ich das mal gar nicht zum Lachen. Am prominenten Block A die Gesichtskontrolle mache, weil ich sah ja auf Anhieb und da war mancher baff, wer sonst auf die Kerst schenkt und macht diesmal der Aff. Und da kamen Prozessionen aus alle Pfarreien, aus Bretzen um die Bretzen mehr mit ihre Schalmeien, aus Hexum und Mumbach und Kostheim die Pilche, mit Hustenbonbons und mit Fotos und Stühlche, die rutschte mit Äpfel im Schuh und im Rege einem vollständig vollkommenen Ablass entgegen. Da kamen auch viele, ich will ja nicht hetzen, die wo Spiritutur mit Schnaps übersetzen. So Kerl hat mir früher zwischen 6:30 mit dem Dingerstrick moins aus dem Tempel getrieben. Doch was der Herr einst gemacht hat mit Strick und so weiste, können sich heute unseren Papst nur am Jordan noch leisten. Und dann aus der Altstadt Italia Moguntia. Zigtausend Azzurris mit Panem und Plunzia, die feiernde Papa Cantare Pastella, wie Urbi et Orbi Fortissimo Bella, die bremst dich sofort, dass sie nicht im Verzüge am Hochaltar Handstände und Kreuzbüche tricke, die Riva am Domplatz so herzlich und warm, die Salami im Eggel und die Blume im Arm, fahr nie mehr auf Roma, wir bitten dich sehr heut. In Mainz bist du richtig, hier haben wir die Mehrheit. Zog der Stadtrat Fraktionsfeld am Rollfeld vorbei. Da betete ich laut die allerheilige Litanei. Denn weil ich nicht lachen wollte, wenn die bete und singe, musste mich sämtliche Heilige schützend umringen. Denn es so zieht ihr Frömmigkeit immer noch durchgeht, weil es kalche der Lomb für die oft in die Kersch geht. Und weil die Schwarze in Mainz auf der Straße und Gasse dem Heiligen Geist viel zu viel überlasse. Die Landesregierung hat mich schnellstens passiert. Da rief ich Pax Vobis, die waren fast frappiert. Doch da war ich wahrhaftig nicht Ede Petete, denn von dieser Regierung hat ein jeder zu beten. Die Laurin, dass in Mainz die Gesamtschule gebildet wird. Der Holgen bringt, dass nie der Ollen mit mehr wild wird. Der Meier für die Winzer, die bald Zuckerrohr ziehen. Und der Vogel in Mainz für den Vogel in Berlin. kreuzte der Jockel am Eiger mal Wege. Ich rief ihm ein frohes Quo Vadis entgegen. Der beherrscht seit Novembers Confidior stückwärts. Der kann's mehr Kulba jetzt vorwärts und rückwärts. Und das ist auch gut, denn kein Deibel kriegt mit, an was ist denn schuld und an was ist jetzt nicht. Der Fuchs lernte eifrig Latein viele Wochen. Denn der Schreck mit der Queen saß ihm noch in den Knochen. Als er die damals down in die Werkstatt gesteckt, das Mainzer Latrino macht ihn diesmal perfekt. Er dachte an seine Schulde und sagte bei Zeit, in vino Caritas, und er wusste er Bescheid. Kam so ein liberaler Häuptling aufs Feld, hab ich dem beim Hofknicks die Bäsche gestellt. Da lag endlich mal einer von denen auf die Knie, denn die allerbeste Messine, das war die noch nie. Die wollte den Beutiler, da gibt's keine Frage. Am liebsten 5 Tage lang beim Friedenskusare, noch eh der mit ihrem Minister geprost hat, was uns hungernde Deutsche der Krempel gekostet hat. Es wäre manche per ipsum cum ipso im Bore beim Aufrechnen längst aus dem Rennen geflogen. Was tate unser Klöster Kultur schon betreibe, ohne je eine einzige Rechnung zu schreiben? Was machen wir für Klimmzüge in die Missionen? Was erteilt unser Pfarrer für Absolutionen? Und was haben unsere Krankenschwestern ohne gestutzt, umsonst schon für liberale Ehrschaft geputzt? Wollte ich bloß hinensagen und bremse den Lauf. Doch den halben Tag Fegfeuer, den nehme ich in Kauf. Den Linke im Land, die das Geld nicht bewilligt, den hatte ich schon den Paragraph zugebilligt, wo der Herr bei der Bergpredigt selig im Geist jene Armen direkt in den Himmel verweist. Wenn de Breschniew kommen wär, täte die für ein Seche mit knallrotem Plüsch selbst die Kneipe auslege, da wären die Athleten, ach wenn du es nicht glaubst, noch 1000-mal päpstlicher als wie unser Papst. Uns begeistert und Alte und Junge habe 5 Tage und 5 Nächte Halleluja gesungen und manch ein Herr Pfarrer hat voller entzückt im Lefevre an Weihnachten Postcard geschickt. Und das ist ein Vorteil für Fromme und Sünde. Die einzige Enttäuschte, das waren halt die Finde, weil die Pilcher für abends und die Dreiviertelsnacht ihr eigene Wäsche samt Senf mitgebracht. Die Finder, so heißt es schon seit jener Messe, die müsste bis Pfingsten noch Gulaschsuppe fressen und die Brotwäsche im Kühlschrank, die reichte bestimmt, bis Johann Paul III. Noch Gunsen umkind. Den zweiten, den bat ich in all seiner Hast, als er mich beim Abschied am Rand noch erfasst. Mit reumütigem Blick und ganz ohne zu reden, er soll, wenn er wieder mehr Zeit hat, vielleicht bete, dass ich in Gesundheit, Leid dann und wann auf der buckelig Welt noch viel Spaß machen kann. Und nannte ich stets alle Dinge beim Namen, dann soll das so bleiben. In Ewigkeit. Amen. Also mit so Politik und den Creme, da bräuchte uns draußen im Ländchen eigentlich gar keine zu kommen. Wir einfache Leute, wir wissen genau, was wir sie tun, was wir sie lassen haben. Unsere Weibsleute im Ätsche, die haben noch nie ein Sparappell von irgendeiner Regierung gebraucht. Die haben auch in den allerbesten Zeiten noch Penning auf Penning gelegt und haben die Fortsmadame in der Stadt die Magstiger schon am Fenster hinausgeschmissen. Spare in der Zeit, dann hast du in der Not, jawohl. Das haben wir vom alten Reihweise gelernt. Und was haben die Schluder der Städte daraus gemacht? Hä? Spare in der Zeit, als dass du in der Not warst, was du mal gehabt hast. So befolge die Ratschläge von den Politikern. Sollen wir noch einer kommen? Wenn sich bei uns so eine aufstellen lassen will bei der Wahl, da wird er zuallererst einmal gründlich durchgeschickt und durchgeleicht. Da wird er erst einmal gehäschelt, bis nichts mehr an ihm ist. Da wird gesiebt, kann ich euch sagen. Erst geht er mal durch die Stammtisch. Und dann durch den Vorstand vom Gesangvereinchen. Und was da noch rauskommt, das wird bei der Feuerwehr durch die Mangel gedreht und kriegt im Kirchenvorstand der allerletzte Seige. Und dann kann er sich wählen lassen. Aber ein einziges falsches Tänchen in Amt und Wirten, da kommen wir von hinten. Da kriegen die Brüder zu spüren, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht. Und da gehören auch einfache, leichtere Dreschfläche dazu, das kann er erklären. Na, fahrt als ab. Im Übrigen sollen wir ja die Brüder schaffen lassen, oder die Parteipolitische. Wollen sie sich schon um die Pestchen reisen, sollen sie das zeigen, was sie kennen. Früher haben wir ja im Ärzte viel mehr Silvester gemacht. Aber die Herren Abgeordneten, die sagen ja so erpicht auf Andres in der Gemeinderatssitzung, in den Parlamenten. Da lassen wir die jetzt schaffen und wir machen ein bisschen mehr Feierabend. Und wenn was nicht klappt, wie wir das wollen, dann trauen wir da mit so einer Art Bürgerinitiative, die moderne geltungsbedürftige Zeit, da hieben die wie die Hase. Die glauben ja gar nicht, zu was die Parteien alles fähig sein, wenn sie auf unsere Wählerstimme ausgehen. Das muss man ausnitzen, Leute, ausnitzen. Da ist jedes Mittel recht. Nehmen wir doch bloß mal die Umweltschutzakrobate. Da haben wir vom Bauernverein, wie immer die Feldwege und die Äcker voller Dreckelehe haben, so einfach hin und rum den Roden mal einen Tipp geben, von welcher Aktion saubere Gemackung. Ei, die seien sofort hinaus mit Kartoffeldeck und Schiebe, kann ich euch sagen. Die haben gewurschtelt wie die Brunnenputzer und haben sich groß rausgestellt als die Retter der Nation. Bloß fertig seien sie nicht geworden mit ihrer Saubermacherei. So viel Rode gibt es ja nämlich im Erdschau auch nicht, gell, als wie man da preischte. Also haben wir die schwarze Uhr gebohrt. Hätte er mal sehen sollen, wie die gerannt sein. Mit Schubkern und Kehrbesen. Die können sich ja nicht erlauben, den Roten was rauszugeben. Also, truffende bitte! Die Gemackung war in Ordnung. Wir haben uns am Stammtisch die Hände gerieben vor Freude. Bloß hin am Sportplatz hier. Da haben wir noch so ein paar leere Büchse gelegt. Und an den Kirchhofsmauern drumherum noch so ein paar alte, grüne Kränze. Da haben wir unsere Spione ein paar Tage später auf die Liberale angesetzt. Und schon seien die mit ihren blau-gelben Fähnchen mit drei Mannen ausgezogen und haben das Blech abgerammt. Sehen Sie, schlau muss man sein und stets das Gebot der Stunde nutzen. Das war nämlich alles kurz vor dem Wahlkampf und der kommt ja wieder. Schmeißt euren Dreck aus der Hefe und lasst die Kameraden schaffen. Aber guckt auf den Kalender und auf die Uhr und eilt euch. Am Tag nach der Wahl, da müssen dann nämlich die Finger wieder selber sehr dreckig machen. Wollen wir ihn reinlassen? Ein Schneeräumer, bitte sehr. und stallig der See, weihnachtlich glänze der Wald, freut euch, die Josef kommt bald. Kennt ihr das Spiel? Ich spiele mal, lass die Leute mal singen, leise reden, der Schnee, hör Fleisch. Begrüßt worden. So ist einem die Arbeit noch niemals versüßt worden. Kein Wunder im Rathaus, da nennt man mich schon den Image der Mainzer, den Held der Saison. Je dicker der Matsch und je fetter der Brambes, desto größer die Yacht auf den Mainzer Schlammbambes. Was haben wir ein Stress und was müssen wir uns quälen? So ab Mai alle Salzkörner einzeln zu zählen. Von August bis Oktober, da putze mir Schippe. Mir lerne im Schneelager über Sackhaufe Hippe. Und wir beten an Weihnachten so fromm und so mild. O Herr, gib uns Regen, dass der Rosenkohl quillt. Und vor allem, da lerne mir gar nicht verdrossen. Den Schnee mit Gelassenheit fallen zu lassen. Denn wenn er im Zeitalter modernster Entsaschung, der Molekülanalyse und der Venuserforschung urplötzlich wieder zurückflöche zum Firmament, da wären wir ja völlig vergebens gerannt. Und dass jedermann stets unseren Standpunkt verteidigt, werde mir auf die Schneeräumungsvorschrift vereidigt. Wenn es einen Tag geschneit hat und sie es weiß obendruf, da regt sich laut Vorschrift kein Schneeräumer auf. Wenn es zwei Tage geschneit hat, dann singt voll Humor unser vierstimmig städtischer Schneeräumerchor. Schneefleckchen, weiß Reckchen, du lieblicher Stern, wir sehen dich durchs Fenster und wir haben dich gern. Sauer, kennt ihr das Spiel? Lass doch die Leute mal singen, Schneeflexchen, okay? Mach doch mal, hä? Ach ja. So leicht ist ein Vortrag, wenn man ein bisschen gewitzt, die Hälfte lässt man singen und die Sache ist geritzt. Hat der Schnee eine Mindesthöhe einmal erreicht, kriegt der Bürger zunächst unseren Räumtrupp gezeigt, damit er auch spüret im Schneesturmgebraus, aha, so sehen die Schneeräuber aus. Und dann teste mir langsam die Schneeflocke-Dinge mit dem Flocken-Spezialgriff zwischen Haaren und Finger, weil der Schnee sowohl nass als auch trocken kann sein. Ist er nass, rückt der Räumtrupp sofort wieder ein. Ist er trocken, dann fragt unseren Vormann voll Durst, machen wir den Weg frei zu der Pavek oder den Weg frei zu der Wasch. Vielen Dank, Larry Wahl. Doch am liebsten sind uns jene Anwohnerkreise, die den Schneemolz vom Trottoir auf die Fahrbahn schmeißen, dass wir dann mittags ganz ohne zu rennen vom Trottoir auf die Fahrbahn zurückschmeißen können. Wenn wir montags früh anfangen und die Sache bleibt akut, wäre der Donnerstag schwarz und die Samstags kaputt. Im Übrigen wird's ja in Mainz jetzt bald besser. Wir laufen dem Schnee so schnell nicht mehr ins Messer. Der Stadtrat käft neue Geräte und Zeich. Noch eh der Schnee hat wird, da kloppen wir weich. Und im März kriegt zunächst jeder Mann jedenfalls so ein große Bernardine im Schnapsfass am Hals. Dieser Schnaps, der ist wichtig und beim Räumtrupp beliebt, weil es pro Zentimeter Schnee ein Schlückelchen gibt. Da riecht abends die Familie, die Viehsalz gestreit hat, wie viel seinem Abschied vom Vater geschneit hat. Zur Vereinfachung städtischer Büroverwaltung verbessern wir auch unsere Schneeräumgestaltung. Wünscht der Bürger einen städtischen Räumtrupp am Haus, füllt er rasch einen Räumantrag siebenfach aus und schickt ihn per Eilpost zur Prüfstelle A. Ist die Antwort der Stadt in 6 Tagen noch nicht da, dann liegt sie an uns, das wird leicht übertrieben, dann ist höchstens die Post noch im Schnee stecken geblieben. Und kann euch ein Schneeprüfer einmal erreichen, braucht ihr nur einen Durchschlag von dem Antrag zu zeigen. Und dann weiß jeder Bürger und drauf kann er vertrauen. Jetzt sind wir geprüft und jetzt fängt es an zu dauern. In der Zwischenzeit prüft unsere Stadtpolizei, was vorher auf der Gasse noch zu regeln sei. Ein Schutzmann im Stehe, wenn er winkt mit dem Fahren, das heißt, wenn du noch fahren kannst, dann kannst du noch fahren. Winkt einer im Sitze und sein Hut ist schon platt, dann merket ihr, Brüder, die Fahrbahn ist glatt. Doch liegt einer quer vor dir, die perlvolle Quale, dann mach den Motor aus, dann musst du ihn bezahlen. Der Mainzer Polizeikorps, der singt dann im Schnee, das Land ist so weiß und das Land ist so schön. Kennt ihr das Spiel? Das ist einfach sicher. Das kennt ihr gar nicht, Spiel. Das gibt es nämlich überhaupt nicht. Ja. Sonst träumen wir, wie wir es für notwendig halten. Der Bundesbahn tun wir zuerst den Gefallen. Der Schnee kommt weg bis am Vogel sei Dorn. Wenn aus Hessen kein Zug mehr kommt, da ist nichts verloren. Dem er reinlassen von all den Bärsch ist der Schmidt Vogenhausen, der geht in die Cash. An der Uni zu räumen, das wäre noch so Bosse. Da haben wir den Schneematz links laie gelassen. Bei dem Asta, dem Komischen, da brauchst du zu flutschen, die können auf der Ersch in die Vorlesung rutschen. Es sei denn, das wäre für den Schnee noch ein Gag, Die Laurin hoppt mal Kapuff und macht ihn weg. Dass an sämtlichen Lokale die Gehwege frei sind, das ist mehr so ein Zufall. Aber wenn wir schon dabei sind, unser Amtsleiter tat uns sehr dringend ermahnen, dem OB einen Weg in sein Stammkleid zu baden. Weil es aber geheim ist, wo der Fuchs so verkehrt, haben wir vorsorglich sämtliche Kneipe gekehrt. Und so räume ich mich weiter durch Straße und Gasse. Die Staatskanzlei hat mich schon wissen gelassen, ich wäre vorgeschlagen von einem Verwandten zur goldenen Schaufel mit Schwerter und Brillante. Vor allem bestehe ich darauf, was immer begehrt wird, dass unseren Berufsstand geachtet und geehrt wird. Gegen falsche Bezeichnungen, da müssen wir uns wehren und uns gegen jede Diffamierung beschweren. Wir sind keine Schneeschäber, sondern Räumer ist richtig. Dass ein Räumer kein Schäber ist, ist deswegen wichtig, weil ein Schneeschäber Schnee nur als Laie entfernt hat, währenddem ein Schneeräumer das Schäber gelernt hat. Dem Gelegenheitsscheppe verschrieben, ist nie Räumer geworden, sondern Schepper geblieben. Und wenn ein Schepper unseren Räumer noch mal Schepper schenkt, unseren Räumer ein Schepper so lang Schepper, bis ein Schepper unseren Räumer nur noch Räumer nennt. So ist wichtig. Ich habe mal daheim bei uns im Ärzte gehörig auf den Putz geklopft, wie unser Bayer Moster geschrieben hat, der Fremdenverkehr wäre rückläufig. Ja, wo gibt's dann sowas? Überall im Ländchen wäre sie beigeholt, als dass unser Wäualbert und die Wäsch gefressen wäre. Bloß bei uns daheim soll das nicht mächtig sein. Na, also unserem Heimatfreund habe ich mal eine Feier unter den Dings gemacht. Unter den Dings, naja, wissen Sie Bescheid. Jetzt klappt's plötzlich. Nächstes Jahr fangen wir die Fremden mit dem Lasso. Da kommen die gestürzt. Und wissen nach warum? Da passen wir mal auf. Zuallererst werden mal Festspiele eingeführt. Das Motto habe ich schon herausgegeben. Für euer Gefühl ein Heimatspiel. Aber was wir auf die Bretter schmeißen, das wissen wir noch nicht so richtig. Das hängt ein bisschen von mir wesentlich ab, gell, als Hauptdarsteller. Weil ich nämlich in der Schule schon bei der Auswendiglernerei nicht der Allervorderste war. Das ganze Erdschuh hat zwar rotz wie Wasser gebrillt, wie ich damals die Mina von Barnhelm drauf gebummt habe, aber klassisch wollen wir ja nicht mehr kommen. Obwohl sich ja hinten am Dorffeuer der Lohengrin angeboten hat mit unserem alten Ortsschwan, gell? Aber erstens weiß man nicht, ob der den Sommer noch überlebt und zweitens müssen wir auch an unser College denken und ein bisschen Rücksicht nehmen. Es geht ja kein Teufel mehr auf Bayreuth, wo wir als durch jeden Passiball und den fliegenden Holländer und die Wachener Bride im Erdschuh abkurbeln. Das ist eigentlich schon mehr vor so ein bisschen mehr Heimatstickelchen. Bisschen Mord und Totschlag und ein bisschen Erbschleicherei. So wie es im Erdschi auch sonst üblich ist, gell? Und deswegen kommen ja auch die Städte als. Und dann wird sofort ein Heimatmuseum eingerichtet, was die vielen Gäste magnetisch anzieht. Im Rathaus hier, da werden ein paar Stuben freigemacht. Die habe ich ja sowieso nichts Gescheites, die Bride. Ein paar alte Akten werden verbrennt, bei der nächsten Feierbeübung, dass Platz gibt. Und dann sollen die Leute mal auf ihr Speicher und ihr Keller machen und gucken, was alles so auszustellen gibt. Da leihen doch gewiss noch so ein paar alte Landsknistlaternen rum und ein paar alte Orden von 70 an und 70. Im Gesangfreund soll alt vorn werden an die Wand genagelt und ein paar Gasefälle von Anno Tubak. In der Wirtschaft zum grünen Baum habe ich neulich gehört, da soll mal der Erzherzog von Hessen und bei Rhein übernachtet haben. Zum Teufel zu, da wird er noch so alt Pistipschüsse finden soll, wo der mal draufgehockt hat. Na also, da muss ich ein bisschen was euch fallen lassen. Und wenn bei der Felgerwanderung nicht die Hunde mit dem Esel und den Kerl durchs Ort gezogen seien, dann waren es halt die Schweden mit dem Adolf Gustav oder die Ostgote. Und kein Mensch wäre die alte Mistgabel, die wo man ausstellen, dort drauf hier und ersuchen, ob die im Österreicher oder im Franzose oder in den Pelz geschoben worden ist. Man muss die Leute nur ein bisschen klar in die Reihe kriegen, was Plausibles auf die Backe malen. Und ich sage es geritzt. Und wenn er kommen, passen wir auf. Ich beiß am Eingang vom Heimatmuseum höchstpersönlich in einer Althusarenuniform mit einem Eckzahn die Karte durch. Und ein Höhepunkt für die Fremden, also das muss ich ja noch sagen, das wird dann jedes Mal unser großer Heimatabend sein. Da biete ich mir alles auf, was im Erdchen fortsetzen und krabbeln kann. Ach, hier stammt die Parole von mir persönlich, erquickend und labend ein Heimatabend. Da wird das erste Mal über die Ortslautsprecher die Schallplatt abgelaufen gelassen. Heimat, Heimat, ewig diese Heimat und dann geht's drauf und wieder. Da trummelt unser Türke im Ätscher ein Säbeldanz auf die Bienen, dass dem Khomeini, dem Kerl, über Kilometer die Aare rotz wie Wasser überlaufen. Und dann kommen unsere Italiener in Lederhose, die jodeln so Montanara Ole oder so Zeich. Und der Spanier, der wo unserem Dorfschuss das Leder schneidet, der macht dann auf so einer Altgitter einen Flamingo, dass die Schwalbe fortfliegt. Da kann er euch drauf lassen. Als Höhepunkt servieren dann unsere jugoslawische Weibsleute eine serbische Bohnensuppe, dass die Truppe aus allen Knoblauchern kommen. Das geht aber erst abends, wenn ein bisschen Wind aufkommt. Ja, das ist doch gut, auch für die Heimatabende, dass wir vor Jahren das bisschen Industrie in die Gemackung geholt haben. Da haben wir wenigstens was zu bieten, gell? Und wenn uns ein Woi gesoffen ist, ne? Vorwärts ab. Da machen wir euch keine Gedanken. Da schaffen wir aus dem Supermarkt noch ein paar Fläschchen herbei. Kommen wir mal nächstes Jahr, kommen wir mal vorbei. Ich lege euch schon mal ein Brotwürstchen aufs Eis. Bitte gebt diesem Video einen Daumen nach oben, wenn euch Joe Ludwig gefallen hat. Über weitere Unterstützung würde ich mich sehr freuen. Und vergesst bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren, um keine weiteren Videos mehr zu verpassen. Also dann bis zum nächsten Mal. Euer Kultbing.